Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Bonusformat. Und heute hat uns Dominik was mitgebracht. Wir zählen am Anfang immer ein, weil wenn wir remote aufnehmen, dann ist quasi eine gewisse Latenz drin. Und meine Website oder die Website, die wir benutzen, die zeigt mir jetzt an, wie viel meine Uhr nachgeht, Philipp. Ja. Meine Uhr geht 0,6 Sekunden nach. Möchtest du das wissen? Ui, das ist ziemlich viel. Wann bin ich immer, wenn wir so gemeinsam... Die Genauigkeit der Synchronisierung betrug plus minus 0,213 Sekunden. Wenn wir immer da so gemeinsam zählen am Anfang, bin ich immer kurz davor, laut zu rufen, Augen auf, ich komme. Ja. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Okay. Also, wir haben ja angekündigt, wir werden die Bonusfolgen auch etwas anders gestalten und da mal ein bisschen experimentieren. Und ich habe da was vorbereitet. Und zwar erwarte ich von euch keinerlei Interaktion. Es muss auch keiner was erraten. Ich habe mir einen Internetartikel geschnappt und habe den etwas umgestaltet und gekürzt. Es geht um die Gründung des Vatikanstaats. Okay. Wie viel wisst ihr davon schon? So gut wie gar nichts, außer dass natürlich früher durch Religion und Papst und Gegenpapst irgendwie es super viele politische und Machtverstrickungen und Dinge in Europa gab. Aber ehrlich gesagt, ich habe nicht mal eine Ahnung, in welchem Jahr der Vatikan als Staat gegründet worden ist. Also ich stelle mir das so vor, dass da mal irgendeiner von diesen Kuttenträgern auf so eine Wiese gegangen ist und ihr kennt doch vom Fußball dieses Freistoßspray. Und dann sich so ein paar Linien gezeichnet hat und gesagt hat, so, meins. Meinst du mit Kuttenträgern Metalhörer? Ich glaube, dass so eine Spraydose, mich würde mal interessieren, also der Vatikan ist ja legendär klein, darum geht es auch demnächst in diesem Text, aber das würde mich mal interessieren, wie viel so dieser Schaumdosen du wirklich brauchen würdest, um die Grenzen abzu... Das wäre mal eine Maßeinheit. Ich kenne ja Podcasts, die messen alles in Saarländern. Wir könnten das einfach jetzt, Umfang von Vatikanstaat könnte unsere neue Längenreferenz werden. Und vor allem, Sie hatten tatsächlich doch erst eine Folge über absurde Längen und Größeneinheiten. Da fehlt das echt. Genau, unser neues Format ist Werbung für Entbehrliches zu machen. Es ist nur konsequent, dass wir jetzt ein eigenes Format haben. Also, wenn ihr sagt, ihr wisst nicht mal das Jahr, dann tippt doch mal das Jahrhundert. Philipp? Boah, dann sag ich mal 1700 paar zerquetschte. Jürgen? Na, viel früher. Viel früher, oder? Bestimmt. Früher. Ja, so richtig als Staat. 1500. Weil das ist bestimmt 1500. Wieder so ein klein Findigkeitsding, dass es vorher kein echter Staat war, sondern nur als solcher agiert hat oder irgend sowas. Naja, man muss ja warten, bis dann das FCKW für diese Dosen erfunden wurde. Also ich würde sagen, so 1550 rum. 1929 unterschrieben Papst Pius der XI. Und Benito Mussolini, euch vielleicht bekannt, die Verträge zur Gründung des Staates Vatikanstaat. Nach 30-monatigem Ringen und 20 verschiedenen Textentwürfen wurden im Lateran, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie man das ausspricht, Lateranpalast, drei historische Abkommen mit einer goldenen Feder unterzeichnet, die Lateranverträge. Erst durch sie wurde die Basis für den Vatikan geschaffen, wie wir ihn heute kennen. Tata! Also ihr habt mir perfekt zugespielt. Tatsächlich hier unser verdammeldeiter Mit-Nazi und Faschist Mussolini war da entscheidend mit involviert. Aber die Frage ist ja, also da war ja bestimmt, waren die ja auch vorher schon auf diesem Acker. Wie war denn der offizielle Status vorher? Also das ist echt krass, als ob wir uns abgesprochen hätten, wirklich. Der sogenannte Versöhnungsvertrag verschaffte dem Heiligen Stuhl ein souveränes Staatsgebiet mit der offiziellen Bezeichnung Stato della Città del Vaticano, Staat der Vatikanstadt. Um die prestigeträchtige Bezeichnung Stato, also Staat, hatten die Unterhändler beider Seiten bis zuletzt gerungen. Also, um deine Frage zu beantworten, vorher war quasi es in einer gewissen Schwebeposition, wo ich auch noch genauer jetzt drauf eingehe, und dass wirklich der Vatikan als Staat anerkannt wurde, ist ja bei euch beiden schon angeklungen, das war tatsächlich halt eins der Key-Verhandlungs-Probleme, Challenges, wie es halt heutzutage auch ist. Ich meine, das hast du mit Israel, Palästina und dergleichen, natürlich das Paradebeispiel, was irgendwie ja, Grenzen angeht und Definitionen und ob das offiziell ist und nicht offiziell. Aber tatsächlich, hier, kann man im wohl, Gegenzug... Kann man, warte mal, kann man wohl sagen, dass das vorher eine Mikronation war? Nein, es war gar nichts vorher. Es war gar also, nichts. Nach meinem Verständnis. Ja, das ist doch ein bisschen wie sozusagen der Adel von einem anderen Land sitzt bei dir rum. Bloß, dass der Adel halt nicht Adel ist im Sinne von, naja, die haben irgendwie Ländereien, sondern im Sinne von, die haben halt religiöse Hoheiten, nenne ich es jetzt mal. Aber mein nächster Satz hat tatsächlich leichte Sealand-Vibes. Im Gegensatz erkannte Papst Pius XI. Das Königreich Italien mit Rom als Hauptstadt an. Das ist ja, okay. Das ist wie wir erkennen England nicht als Staat an. Quid pro quo. Genau. Okay. Seit über einem halben Jahrhundert, also quasi bis in die 1880er zurück oder 1870 so, hatten die Päpste genau diese Anerkennung verweigert, weil die italienischen Truppen die ewige Stadt im September 1870 mit Gewalt eingenommen hatten. Ist auch krass, wenn du es überlegst, ja. Seitdem hat er eine Eiszeit zwischen Italien und dem Papst geherrscht. Also sie haben quasi knappe 60 Jahre von 1870 bis 1929, bis die Verträge unterzeichnet wurden, war im Prinzip der Vatikan von Italien besetzt. Das heißt, die hatten die ganze Zeit in ihrem Profilstatus stehen, es ist kompliziert. It's complicated. Und ich möchte mal anmerken, aber war mir in der Form auch überhaupt nicht bewusst, er ist mega krass. Es war sicherlich nicht der Papst, weil das waren ja bestimmt drei Päpste in der Zeit, nein, oder? Die Päpste. Die Päpste. Genau. Habe ich ein Plural, du hast vollkommen recht, so lange hält keiner durch. Ich finde, du könntest einfach weiterhin der heilige Stuhl sagen, weil das löst in meinem Kopf schöne Bilder aus. Ja, schlick. Von Beginn, jetzt, Achtung jetzt, Key Facts, von Beginn an verfügte der Staat, der Vatikanstadt, über praktisch alle äußeren Kennzeichen anderer Staaten, etwa das Recht auf Herausgabe eigener Briefmarken und Münzen. Mhm. Zudem erhielt er mit der Abkürzung SCV auch ein eigenes internationales Autokennzeichen. Mhm. Auch, wenn die Italiener die Abkürzung spottisch als Se Cristo Vedese lesen, wenn Christus das sehen würde. Das ist tatsächlich auch der Titel dieses Artikels, den ich sehr genossen habe, wenn Christus das sehen würde, erschienen eben im Spiegel in 2014. Hat der Vatikan eine eigene Top-Level-Domain? Die hat ich garantiert. Also die haben wirklich alles, was Stadt auch hat und eine eigene Vorwahl ist selbstverständlich auch. Also die haben auch eine eigene Ländervorwahl, behaupte ich, ohne dass ich es jetzt überprüft habe. Die haben statt 4-9 oder sonst wie, haben die garantiert. Punkt. Die haben nicht die gleiche wie Italien. Es würde mich maßlos wundern. Nee, ich glaube, Vatikan hat auch tatsächlich .va. .va, ja, ich sehe es gerade. Seit 1995. Aber ich glaube, dass man da keine Domains kaufen kann. Irgendwas sagt mir, dass man da keine kaufen kann. Oh, pass mal auf, das wäre zu hart. Die ist seit dem 11. September ist die registriert. 11. September 1995. Wenn da mal nicht die Illuminaten dahinter stecken, ey, dann fresse ich einen Besen. Der Staat war so klein, dass Mussolini später triumphierend behaupten konnte, wir haben den Päpsten gerade so viel Territorium gelassen, wie man braucht, um ihren Leichnam zu begraben. Wow! Mit 0,44 Quadratkilometern umfasste er gerade mal ein Viertel der Fläche Monacos. Das müsst ihr euch mal vorstellen, weil Monaco ist ja schon furzklein und gilt seit seiner Gründung als der kleinste Staat der Welt. Ich, da auch Mikronationen ist ja, Jürgen ist ja fasziniert, was heißt hier gilt? Also ich glaube, von den offiziell anerkannten Staaten ist das, glaube ich, schon echt mit Abstand der kleinste. Mhm. Also da ist Luxemburg wirklich gigantisch dagegen im Vergleich, glaube ich. Mhm. Der Konter vom Papst war ganz cool aus meiner Sicht. Papst Pius XI. Kommentierte, ein Gebiet, das die Kuppel Michelangelos und das von zahllosen Kunstschätzen umgebene Apostelgrab einschließt, könne es an innerer Größe mit jedem Staat der Welt aufnehmen. An innerer Größe. Die inneren Werte zählen. Das sag ich, es kommt auf die innere Größe an. Ja, ja. Ist klar. Genau. Also wer jetzt gedacht hat, dass der Papst aber hier sich schön gegen die Faschisten gestellt hat, so ganz war es dann leider doch nicht. Unmittelbar nach Abschluss des Versöhnungsvertrages war allerdings von diesen Animositäten zwischen Duce, also wie Mussolini der Führer genannt wurde, und Papst noch wenig zu spüren. Der Papst pries Mussolini sogar als Mann der Vorsehung. Mhm. Vom Balkon des Petersdoms aus segnete er am 12. Februar 1929, dem Tag nach der Vertragsunterzeichnung, die begeisterten Massen auf dem Petersplatz. Naja, so groß können die Massen ja nicht gewesen sein, haben wir gerade gelernt. Ja, die Wobei, also das ist immer wieder faszinierend und das hat man, glaube ich, schon das Thema, wie klein die Menschheit eigentlich ist, wenn du die wirklich, kriegst unvorstellbar viele Menschen auf einen Quadratkilometer. Also es ist wirklich, du könntest irgendwie die gesamte Weltbevölkerung, könntest du, glaube ich, in einem Stadtteil von Hongkong oder so unterbringen, in der Theorie. Ja, also das ist manchmal ein bisschen deprimierend und gleichzeitig beruhigend. Ach, ich finde es ehrlich gesagt fast ein bisschen beruhigend, dass wenn man so auch so Dinge macht wie, ja, die Biomasse an Menschen und Biomasse anderer Tiere, dass dann die Menschheit doch nicht so groß ist. Naja. Das beruhigt mich manchmal ehrlich gesagt fast. Das ist, das Ego ist einfach größer als... Naja, total. Also wir haben wirklich die Überleitung abgesprochen, weil beim Thema Ego... In einer feierlichen Prozession nahm der älteste Monarch der Welt, also der Papst, später seinen neuen Staat in Besitz, indem er sich auf einem tragbaren Thron durch die jubelnde Menschenmenge bis ans Ende der Piazza San Pietro befördern ließ. Der italienische Finanzminister überließ dem Heiligen Stuhl Staatsanleihen von 1 Milliarde Lire und übergab im Vatikan einen Scheck in Höhe von 750 Millionen Lire als Ausgleich für die Gebietsverluste, die der Heilige Stuhl bei der Einigung Italiens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hinnehmen musste. Ja, aber dann gab es ja da schon ein Hoheitsgebiet vorher. Irgendwie. Also tatsächlich haben die ja erobert, also das ist ja das, was ich gesagt habe, scheinbar hat 1870, und das habe ich jetzt nicht weiter recherchiert, Italien den Vatikan eingenommen. Wie es so weit kommen konnte, das erfahrt ihr an einem anderen Tag. Aber naja, genau, aber und dann haben die halt quasi... Ist schon klar, ich wollte ja nur darauf hinaus, also es gab ja schon vorher dieses, es gab schon irgendwie ein Staatsgebiet oder ein Hoheitsgebiet, es war halt nur kein anerkannter Staat, aber dieser ganze Staat und der ganze Apparat, der bestand ja schon, oder? Klar. Das ist so ein typischer Fall von jede andere Nation wäre halt annihiliert worden, aber der Italiener ist ja gemeinhin auch noch sehr christlich. Ich glaube, dass die halt einfach dann auch Versöhnung mit der christlichen Kirche. Ja, vom katholisch quasi, ist ja umso genau, wichtiger an der oder Stelle. Noch wichtiger, ja. Genau, katholisch. Weil ich meine, das kannst du ja kaum vorstellen, dass der Vatikan heutzutage mit Italien im Clinch läge. Weil wenn du an Katholiken denkst, so ganz klischeehaft, dann sind es ja Italiener. Also das war sicherlich auch einiges an Druck da, dass man halt den Frieden mit der katholischen Kirche schließt. Aber das ist so ein bisschen dieses Alibi-Ding, ne? So, also hier, unser schlechtes Gewissen ist ungefähr 0,4 Quadratkilometer groß. Vielleicht ist an diesem ganzen Höhlending ja doch irgendwie was dran, aber wir wollen uns damit jetzt auch nicht eher befassen. So. Aber das ist tatsächlich, also das Geld ist nicht zu unterschätzen. Der gesamte Kirchenstaat, der einst ganz Mittelitalien bis hin zur Adria umfasst hatte, war vollständig im neuen Königreich Italien aufgegangen. So, und Achtung, mit der finanziellen Entschädigung jedoch verfügte der Vatikan nun über Nacht über das Kapital einer Weltbank, wie ein Zeitgenosse erklärte. Also tatsächlich dieses Klischee, was ja auch in den Mafia-Filmen ist und was immer ganz viel so, die Vatikanbank ist ja auch tatsächlich so was, wo man hinter vorgehaltener Hand redet, wie unfassbar reich die katholische Kirche ist. Also die sind nicht nur durch die Einnahmen des Glaubens der Gläubigen so reich, sondern eben auch, weil sie damals halt massives Geld gekriegt haben als Ausgleich vom italienischen Staat. Mhm. Also wirklich krass, wusste ich auch noch nicht. Ja, so viel was gelernt. So eine kleine Startup-Finanzierung, klar. Ja, zu krass. Aber vor allem, ich habe mir erst überlegt, so als ich das gelesen habe, immer so 1 Milliarde Lire. Und dann haben wir gedacht, also es war ja früher so, als ich in Italien im Urlaub war, waren ja 1.000, 10.000 Lire, waren ja eigentlich herzlich wenig. So ich habe erst mal überlegt, wie viel Lire damals wert waren. Ja, aber offensichtlich noch mehr. Also selbst 1 Milliarde ist ja dann später nicht so krass viel gewesen, wenn man jetzt mal auf Staatsniveau runterblickt. Ja. Hm. Die Bald feierten die Zeitungen die Geburt des ersten Vatikanbürgers. Könnt ihr ja mal raten, wie das jetzt passiert ist? Weil im Vatikan sollte man denken, dass nicht viele Leute geboren werden. Da gab es bestimmt irgendwie ein Waisenhaus oder so. Oder ein Waisenhaus ist vielleicht auch Quatsch. Ja, oder wenn es die Klinik dort gibt. Ja, so an sowas habe ich eigentlich gedacht, ja. Und allein die ganzen Touristen, die vielleicht dort entbinden, ist vielleicht für eine Fläche in der Stadt vielleicht dann gar nicht so viel. Und auf der anderen Seite für ja, eine Fläche, in der wahrscheinlich relativ wenig verheiratete Leute wohnen, dann wird er doch relativ viel. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da Schwangere hinpilgern, wenn das Wasser bricht und dann so. Ich möchte, dass mein Kind aber das ist so wie in den USA ist, wenn du wenn du dort geboren bist, dann hast du auch die Stadt, genau. Nee, ist tatsächlich hier nicht so, aber auch interessanter Fakt so. Der Sohn eines Vatikanangestellten erhielt unter anderem die Vornamen Pius, also wieder Papst, und Benito, um die Hauptpersonen der Lateranverträge zu ehren, also auch wie Benito Mussolini tatsächlich. Und immerhin, als im Oktober 1929 die erste Volkszählung im Vatikan durchgeführt wurde, zählte man schon rund 500 Vatikanbürger. So, und jetzt kommt aber der Clou, allerdings hatten die meisten davon die Staatsbürgerschaft qua Amt oder Anstellung erhalten. Also du bist da eingebürgert worden, wenn du da arbeitest. Wusste ich in der Form auch nicht. Fand ich auch super interessant. Naja, es ist ja sonst wahrscheinlich auch irgendwie ein Problem mit den Steuern. So, die wird es ja dann auch nicht irgendwie an Italien Steuern abführen für deine Angestellten und so. Könnte ich mir vorstellen. Keine, aber ich meine, die kommen ja aus der ganzen Welt. Das ist ja nicht nur Italien. Du hast ja immer wieder irgendwie Priester aus der ganzen Welt, die dann im Vatikan mal irgendwie ein paar Jahre sind. So. Also, ja, keine Ahnung. Während der 11. Februar bis heute zum feierlichen Gedenken an die Versöhnung zwischen Kirche und Staat ein arbeitsfreier Feiertag im Vatikan ist, würde mich auch interessieren, wie ein Feiertag im Vatikan aussieht, kam es in den Jahren unmittelbar nach der Unterzeichnung der Lateranverträge zum Zerwürfnis zwischen Mussolini und dem Papst. Da, da, da. Da, da, da. Immer wieder hatte der Duce die Vertragsbestimmungen verletzt, etwa als er 1931 alle katholischen Jugendverbände Italiens gewaltsam auflöste und als einige Jahre später die faschistische Regierung kirchlich geschlossene Ehen zwischen konvertierten Juden und Katholiken für null und nichtig erklärte. Also, ja, die Kirche hat, weiß Gott, nicht alles richtig gemacht und macht nach wie vor nicht alles richtig, aber scheinbar damals hat man auf jeden Fall noch erlaubt, dass Juden und Katholiken heiraten dürfen, auch im zunehmend faschistoiden Italien. Und der Kollege Mussolini hat da einen auf, wie sein Kollege Hitler, durchgezogen und hat das annullieren lassen. Und jetzt wird's spannend, Jungs. Achtung. Oh. Allgemein wurde erwartet, dass Pius XI. Nicht zuletzt diesen Angriff auf das heilige Sakrament der Ehe zum Anlass nehmen würde, um in einem Gottesdienst zur Feier des 10. Jahrestages der Lateranverträge die Politik Mussolinis als Verletzung der Verträge zu verurteilen. Doch der Papst starb am 11. Februar 1939, nur einen Tag vor der vermeintlichen Protestpredigt. Der schwerkranke Pius XI. Soll noch in den Nächten vor seinem Tod an der Ansprache gearbeitet und seine Leibärzte gebeten haben, ihn unbedingt bis zu der vorgesehenen Rede am Leben zu halten. Oh. Der Tod des Papstes, der dann doch leider gestorben ist, verhinderte jedoch die Predigt, die zunächst unveröffentlicht blieb, und heizte Spekulationen um ihren Inhalt weiter an. Ihnen zufolge sollte Pius XI. Den vollständigen Bruch mit Italien erwogen haben. Nachdem aber 1959 die Redemanuskripte zugänglich gemacht wurden, erwiesen sich diese Mutmaßungen als reine Fantasie. Der Papst hatte lediglich an die menschliche und christliche Verantwortung des italienischen Volkes appellieren, den Wahn einer mörderischen, ja selbstmörderischen Aufrüstung beklagen und zum Weltfrieden aufrufen wollen. So. Und jetzt ist der Moment, wo er sagt so, oh, ja, naja, doch nicht so. Und dann habe ich den letzten Absatz und damit lasse ich euch raus. Okay. Und dann könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Doch nicht so. Nicht so. Trotzdem tauchten 1972 in der französischen und italienischen Presse Gerüchte auf, wonach Pius XI. Im Auftrag von Mussolini vergiftet worden sei, um diese Rede zu verhindern. Ey, das habe ich jetzt wirklich noch erwartet, dass genau sowas jetzt kommt. In der Nacht vor seinem Tod war der Pontifex nämlich ausgerechnet von dem Leibarzt behandelt worden, dem Vater von Mussolinis geliebter Clara. Ta ta ta. And the rest is history. Ich hätte jetzt eine nicht ganz so naheliegende Verbindung erwartet eigentlich, muss ich zugeben. Ist so mega offensichtlich so. Bisschen. Direkte Verbindung zu Mussolini hat ihn noch in der Nacht davor behandelt als Arzt. Ja, ja, ist klar. Dieses Kissen hier auf dem Mund wird Wunder helfen. Hier, ein Butterbrot mit Mäuse. Ein Heilkissen. Sie werden danach garantiert keine Schmerzen mehr haben. Aber wie gesagt, es ist im Wesentlichen habe ich diesen Artikel einfach zusammengekürzt, aber ich fand es super interessant. Ja, das jetzt machen wir deine Arbeit nicht kleiner, als sie ist. Aber dass die ein Bruchteil davon gewusst, ja. Dass die katholische Kirche auf Blut, Schweiß und Tränen und mit größeren Anteilen an Blut und Tränen gebaut wurde, das verwundert mich jetzt mal so richtig keine Sekunde. Ja, wobei sie jetzt in dieser Geschichte gar nicht so schlecht wegkommen, aber wie gesagt, mir ist vollkommen bewusst, dass sie geschichtshistorisch schlecht wegkommen, aber jetzt hier sie hätten es schlimmer haben können. Ausnahmsweise mal in die andere Richtung. Es gibt viele, die Mussolini und Co. auch komplett in den Arsch gekrochen sind und das scheint jetzt hier tatsächlich nicht der Fall gewesen zu sein. Aber Herrgott. Muss jemand außer mir bei Mussolini an Schokopudding denken? Nein. Okay. Nein. Warum bin es nur ich? Danke. Hä, warum? Wie kommst du auf Schokopudding? Weil ich immer Mousse höre und dann denke ich an Mousse au Chocolat. Ah, okay. Okay. Nee, also wirklich gar nicht. Ja, ich sag mal, dann bin's nur ich. Passt schon. Damit kann ich leben. Danke. Wir können, glaube ich, auch alle damit leben, dass die Folge hier ihrem Ende zugeht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und werft uns doch mal die Info zu, ob euch diese neuen Formate gefallen. Tschüss. Ciao, Papa. Tschüss.